das Theaterereignis der 20er Jahre. Sie trat ihren Siegeszug vom Theater am Schiffbauer Damm über die ganze Welt an. In der Fassung, die in den 60er Jahren im Deutschlandfunk produziert wurde, werden die Regieanweisungen und Überschriften der Drei-Groschen-Oper mitgeliefert. Und ansonsten stützt sie sich auf die historische Aufnahme von 1930 mit Lotte Lenier, Kurt Gerron, Willi Trenk-Trebitsch, Erich Ponto und der Louis-Ruth-Band unter Theo Markeben. Im Anschluss erzählt Ernst Josef Aufricht, ehemaliger Direktor des Theaters am Schiffbauer Damm, wie er die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper 1928 erlebte. Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahre 1971. Die Drei-Groschen-Oper. Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel und drei Akten nach dem Englischen des John Gay. Übersetzt von Elisabeth Hauptmann, deutsche Bearbeitung von Bertolt Brecht. Und der Heidi, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Musik von Kurt Weil. Die Drei-Groschen-Oper. Vorspiel. Die Mori-Tat von Mackie Messer. Jahrmarkt in Soho. Die Bettler betteln, die Diebe stehlen, die Huren huren. Ein Mori-Tatensänger singt eine Mori-Tat. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie ist der, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie welches war sein Preis. Die Drei-Groschen-Oper, erster Akt, erstes Bild. Jonathan Jeremiah Peachums Bettlergarderoben. Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Jonathan Jeremiah Peachum einen Laden eröffnet, in dem die Elendesten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Zweites Bild. Leerer Pferdestall. Tief im Herzen Sohos feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Man hört große Lastwagen anfahren, ein halbes Dutzend Leute kommen herein, die Teppiche, Möbel, Geschirr und so weiter schleppen, womit sie den Stall in ein übertrieben feines Lokal verwandeln. Polly gibt eine Kleinigkeit zum Besten. Und zwar werde ich ein Mädchen nachmachen, das ich einmal in einer dieser kleinen Vier-Penny-Kneipen in Soho gesehen habe. Es war das Abwaschmädchen, und Sie müssen wissen, dass alles über sie lachte und dass sie dann die Gäste ansprach und zu ihnen solche Dinge sagte, wie ich sie ihnen gleich vorsingen werde. Das ist die kleine Theke. Sie müssen sie sich verdammt schmutzig vorstellen. Hinter der stand sie morgens und abends. Das ist der Spüleimer, und das ist der Lappen, mit dem sie die Gläser abwusch. Wo Sie sitzen, da saßen die Herren, die über Sie lachten. Sie können auch lachen, dass es genau so ist, aber wenn Sie nicht können, dann brauchen Sie es nicht. Jetzt sagt einer von Ihnen, na, wann kommt denn dein Schiff, Jenny? Na, wann kommt denn dein Schiff, Jenny? Und ein anderer sagt, wäschst du immer noch die Gläser auf? Du, Jenny, die Seeräuberbraut?

verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kampf ist auch schwer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Wiesnick-Tarfahr. Und jetzt muss das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. Setz dich, Polly. Siehst du den Mond über Soho? Ich sehe ihn lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte? Ich fühle es, Geliebte. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt's auch kein Schriftstück vom Standesamt und keine Blumen auf dem Altar und weißt du auch nicht, woher dein Brautkleid stammt. Und gibt's keine Myrten im Haar? Der Teller, von welchem du issest dein Brot, schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort. Die Liebe dauert oder dauert nicht? An dem oder jenem Ort. Drittes Bild, Peachums Bettlergarderoben. Für Peachum, der die Härte der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Ruin. Peachum und Frau Peachum. Unter der Tür steht Polly in Mantel und Hut, ihre Reisetasche in der Hand. Frau Peachum. Geheiratet. Erst behängt man sie hinten und vorn mit Kleidern und Hüten und Handschuhen und Sonnenschirmen und wenn sie so viel gekostet hat wie ein Segelschiff, dann wirft sie sich selber auf den Mist wie eine faule Gurke. Hast du wirklich geheiratet? Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht: Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McHeath an. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auf Sonntag nicht rein, und als er nicht wusste, was sich deine Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war das Vorderbucher losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein Nein. Peachum. So,

Polly. Küss mich, Polly. Adieu, Mac. Adieu, Polly. Zweites Bild. Hurenhaus in Turnbridge. Die Krönungsglocken waren noch nicht verklungen und Mackie Messer saß bei den Huren von Turnbridge. Die Huren verraten ihn. Es ist Donnerstagabend. Die Huren, meist im Hemd, bügeln Wäsche, spielen Mühle, waschen sich. Doppelpunkt, ein bürgerliches Idyll. Auftritt McHeath, hängt den Hut an einen Nagel, setzt sich auf das Sofa hinter den Tisch. Meine Damen, lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von Ihnen, meine Damen. Und wenn ich auch heute Mackie Messer bin, so werde ich doch niemals im Glück die Gefährten meiner dunklen Tage vergessen. Vor allem Jenny, die mir die Liebste war unter den Mädchen. Passt mal auf. Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht die Zuhälterballade. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell unser Aufenthalt. Während nun Mac tanzt, steht rechts vor dem Fenster Jenny und winkt dem Constable Smith. Dann gesellt sich zu ihr noch Frau Peacher. Unter der Laterne stehen die drei und beobachten das Haus. Mac nimmt den Messerstock, sie reicht ihm den Hut, er tanzt noch, da legt ihm der Constable Smith die Hand auf die Schulter. Smith will McKees Handschellen anlegen, aber Mac schüsselt ihn vor die Brust, als er zurücktaumelt, springt zum Fenster hinaus. Vor dem Fenster steht Frau Peacher mit Polizisten. Man führt ihn ab. Drittes Bild. Gefängnis in Old Bailey, in der Mitte ein Käfig. Verraten von den Huren, wird McHeath durch die Liebe eines weiteren Weibes aus dem Gefängnis befreit. Wenn Brown erfährt, dass ich hinter seinem Freundesrücken mit seiner Tochter was gemacht habe, dann verwandelt er sich in einen Tiger. Sicher wartet die Schlampe schon draußen. Das werden schöne Tage werden bis zur Hinrichtung. Ihr Herrn, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht die Ballade vom angenehmen Leben. Da preist man mir das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagte ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm noch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Auftritt Lucy, die Tochter des Polizeichefs Brown, danach Polly. Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht das Eifersuchtsduett. Komm heraus, du Schönheit von so hoch, zeig doch mir mal deine hübschen Beine. Meinst du mich? Ich möchte auch mal was Schönes sehen, denn so schön wie die gibt es doch keine. Du Dreckhaut, selber Dreckhaut. Du sollst ja meine Meck solch einen Eindruck machen. Soll ich das, soll ich das? Na, da musst ich aber wirklich lachen. Musst du das, ja, das wäre ja gelacht. Ach, das wäre doch gelacht. Wenn sich Meck aus dir was macht, wenn sich Meck aus mir was macht. Ha, mit so einer befasst sich sowieso keiner. Na, das werden wir ja sehen, ja, das werden wir schon sehen. Na, das werden wir ja sehen, ja, das werden wir schon sehen. Ha, ha, ha, ha, ha. Wir liebten wie die Taube, er liebt nur mich. Das lass ich mir nicht rauben, da muss ich schon so frei sein. Das kann doch nicht vorbei sein, wenn da sein Miststück auftaucht. Lächerlich! Die Drei-Groschen-Oper, dritter Akt. Erstes Bild, Pütschems Bettlergarderoben. In derselben Nacht rüstet Pütschem zum Aufbruch. Durch eine Demonstration des Elends beabsichtigt er, den Krönungszug zu stören. Die Bettler bemalen Täfelchen mit Aufschriften wie »Mein Auge gab ich dem König« und so weiter. Meine Herren, in dieser Stunde arbeiten in unseren 11 Filialen von Drury Lane bis Turnbridge 1432 Herren an solchen Täfelchen wie Sie, um der Krönung unserer Königin beizuwohnen. Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Letztes Bild. Todeszelle. Freitagmorgen 5 Uhr. Mackie Messer, der abermals zu den Huren gegangen ist, ist abermals von Huren verraten worden. Er wird nunmehr gehängt. Die Westminster-Glocken läuten, Konstabler bringen Macheath gefesselt in den Kerker, Leute werden hereingelassen, Frau Pütschem, Polly, Lucy, die Huren, der Pfarrer, Jenny, Pütschem. Gang zum Galgen. Wenn Macheath oben auf dem Galgen steht, spricht Pütschem: Verehrtes Publikum, wir sind soweit, und Herr Macheath wird aufgehängt. Denn in der ganzen Christenheit, da wird dem Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nun nicht denkt, das wird von uns auch mitgemacht, wird Herr Macheath nicht aufgehängt, sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht. damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht. Und darum wird, weil wir es gut mit euch meinen, jetzt der reitende Bote des Königs erscheinen. Songbeleuchtung, goldenes Licht, die Orgel wird illuminiert, an einer Stange kommen von oben drei Lampen herunter und auf den Tafeln steht: Letztes Drei-Groschen-Finale. Auftauchen des reitenden Boten. Hoch zu Ross erscheint Polizeichef Braun als reitender Bote. Anlässlich ihrer Krönung befiehlt die Königin, dass der Captain McKeith sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wird er hiermit in den erblichen Adelsstand erhoben und ihm das Schloss Marbarell sowie eine Rente von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaaren lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche übersenden. So wendet alles sich am End zum Glück. So leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des Königs immer kämen. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Dass nur er im trüben Fische hat der Instinkt uns bedroht. Doch am Ende eins am Tische essen sie des armen Brot. Denn die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Und man sieht die Lichter, die im Dunkel sieht man nicht. Die Drei-Groschen-Oper. Ende. Sie hörten die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill in der historischen Aufnahme von Ultraphon 1930, präsentiert von Gerhard Lenzen und Imke Baldenius am Cembalo. Es sangen und spielten Lotte Lenja, Erika Helmke, Kurt Gerron, Willi Trenk-Trebitsch, Erich Ponto mit der Louis Ruth Band unter Theo Markeben. Und nun, wie angekündigt, Ernst Josef Aufrichts Erinnerungen an die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper. Bankier Herzfeld lässt bitten. Herr Aufricht, sagte er, Ihr Vater hat Sie bei mir mit 100.000 Mark akkreditiert. Er hat mich ferner angewiesen, 50.000 Mark Kaution in Ihrem Namen beim Polizeipräsidium einzuzahlen und für die Miete des Theaters am Schiffbauer Damm zu bürgen. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Wir gingen einen Gang lang, er öffnete eine Tür, es war ein Klosett. Wenn ich Ihnen jetzt Ihr Geld auszahle, und sie werfen es hier hinein und ziehen, er zog, dann haben sie keinen Ärger gehabt und das Geld ist weg. Wenn sie aber damit ein Theater öffnen, ist das Geld auch weg und sie werden viel Ärger haben. Ich bedankte mich und entfernte mich. Ich hatte damals für solche Weisheiten kein Ohr. Ich ging nach Hause und kaufte unterwegs ein kleines liniertes Heft Ich setzte mich dann an meinen Schreibtisch, machte die erste Eintragung in das Ausgabenbuch. Kleines, liniertes Heft, 5 Pfennig. Ich ging zu sämtlichen Vertriebsstellen, Bühnenvertriebsstellen. Ich fand beim Dramaskenverlag ein unfertiges Stück von Georg Kaiser namens Mississippi. Ich machte eine Anzahlung. Ich ging zu Kiepenheuer und machte eine Anzahlung auf ein nicht fertiges Stück von Renal. Ich sagte zu Fischer, wenn wir jetzt nichts finden, muss ich mich umbringen. Die Schande kann ich nicht überleben. Wir haben nur noch eine Möglichkeit, nämlich in die 2 Künstlerlokale zu gehen, zu Schwannecke, wie das damals hieß, und zu Schlichter, wo an den Wänden die Bilder von Rudolf Schlichter hingen. Bei Schlichter, in einem kleinen Hinterzimmer, saß einer. Es war Bert Brecht. Und er erzählte eine lange Geschichte von einer Parabel, die uns sehr langweilte. Ich rief Zahlen und er merkte, dass wir nicht zuhören wollten. Und die Sache war eigentlich zu Ende. Im Rausgehen sagte er zu mir, dann habe ich noch eine Bearbeitung. Diese Bearbeitung hat 6, 7 Bilder. 6 sind bereits fertig. Es ist die Beggars-Opera von Joan Gay, 1729 aufgeführt und seitdem in England immer auf dem Spielplan. Ja, sagt die, es blieb uns nichts übrig. Wir haben ihn gebeten, ob wir das wenigstens sehen könnten. Am nächsten Tage ging ich zu meinen Schwiegereltern in der Meinecke-Straße. Brecht wohnte in einem möblierten Zimmer in der Spichernstraße. Fischer holte die Schreibmaschinen geschriebenen Blätter ab. Er wurde vom Regen überrascht. Das Ganze war auch etwas verlaufen, aber wir setzten uns hin und lasen und waren fasziniert. Das war echtes Theater. Ja, da sagte der Brecht mir, es gibt da noch einen Komponisten, Kurt Weill. Der ist für die Musik verpflichtet. Nach ein paar Tagen kam Weill und sagte, ich möchte Ihnen die Musik vorspielen. Ich sagte, gut, es wurde aus einer Rumpelkammer ein Klavier auf die Bühne geholt. Mein Stab, der Fischer, der Lamberi, nicht der Engel, waren ein anwesend. Und Weill sang seine Partitur mit einer metallenen Stimme, mit der er alles ausdrücken konnte, was er wollte. Und wir waren sehr befremdet, jedenfalls ich. In der Zwischenzeit kam Lamberi zu mir und sagte mir ins Ohr, die Musik ist ebenso eine Erfolgschance wie das Stück von Brecht. Und es gefiel mir auch immer besser und ich drückte dem Weill meine Zufriedenheit aus. Und dass ich mich freute, seine Musik auf die Bühne zu bringen. Ja, sagte er, da ist noch eine Sache. Meine Frau, die er bei sich hatte, Lotte Lenya, möchte gerne eine der Huren spielen. Ich war unangenehm berührt, weil ich diese Kombinationen nicht mag. Aber sie sah sehr attraktiv aus und reizvoll aus. Auch in den Bewegungen war sie. Also sehr reizvoll und ich bejahte die Sache. Im Rausgehen drehte sie sich um und Weill wird mir auch noch einen Song schreiben. Das fand ich ungeheuerlich, sagte die, ja, ist ja ungeheuer frech. Aber wie sie so aussieht, kommt dem Weill eigentlich, dem kleinen, unscheinbaren Weill eigentlich, so eine Frau gar nicht zu. Wir hatten für die Hauptrolle einen Mann, der eigentlich Operette spielte, Harald Paulsen engagiert. Den Tiger Braun, den korrupten Polizeipräsidenten, spielte Kurt Gerron, der dann später vergast wurde. Und Erich Ponto, mit dem ich zusammen in Dresden als Schauspieler engagiert war, hatte ich überredet, das erste Mal in Berlin zu spielen. Und die vierte Hauptrolle, die Carola Neher. Sie und Lenya waren die besten Brecht-Weil-Interpreten, die es je gegeben hat. Die Neher probierte natürlich eifrig, hauptsächlich mit Brecht. Und es kam dann zu einer sogenannten Durchlaufprobe, wo das Stück zum ersten Mal durchlauf. Und es wurde gesagt, wie immer, es darf nicht unterbrochen werden. Es wurde natürlich unterbrochen. Es war Chaos, das ist alles üblich. Und dann plötzlich kam die Neher an die Rampe und sagt, die Rolle ist nicht groß genug, ich spiele nicht. Brecht sprang also aufgeregt auf und sagte, das bringe ich in Ordnung, den Vorhang runter. Es war ungefähr 16:30 schon morgens. Und das letzte Bild sollte noch probiert werden. Die Schauspieler froren und waren übermüdet. Und Brecht saß und schrieb auf der Bühne. Gegen 17:00 erklärten die Schauspieler die anderen, sie gehen jetzt schlafen oder sie probieren. Ich ging auf die Bühne, Brecht erfand Sätze und die Neher kassierte sie gierig ein. Ich bat die beiden, in mein Büro zu gehen und dort weiterzuschreiben. Da stand die Neher wütend auf, schmiss mir das Buch vor die Füße und sagte, spielen Sie Ihren Dreck alleine. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, weil das Resultat dieses Krachs sehr wichtig ist. Der Harald Paulsen war also als Mackie Messer in einem sehr eleganten, schwarzen, oben zugeknöpften Anzug, Hosen mit Stegen und eine Melone auf dem Kopf und den Degen, den Stockdegen unterm Arm, hatte sich eine hellblaue, riesige Schleife um seinen Hals gebunden. Das war für ihn das Vertraute. Diese Schleife passte zu seinen Augen. Damit hatte er schon Erfolge und es war unmöglich, ihn abzubringen. Es ging ein riesiges Geschrei los und er fing an, heiser zu werden. Da mischte sich Brecht ein und sagt, lassen Sie ihn, kommen Sie ins Büro. Wir werden einen Song machen, der das Ganze beginnt, wo er als ungeheuer gefährlicher Verbrecher gezeigt wird, dann ist die blaue Schleife nur wirksam, diese gemachte Harmlosigkeit. Und es entstand so der berühmteste Song der Drei-Groschen-Oper und der Haifisch der Zähne. Der Schluss der Drei-Groschen-Oper war so gedacht, dass ein riesiges Pferd mit dem reitenden Boten des Königs kommt und also den Verbrecher begnadigt und den Adelstand erhebt. Das Pferd sollte aus der im Hintergrund des stehenden, unbeleuchteten Orgel aus der oberen Etage auf die Bühne rutschen, auf zwei Schienen. Der Winkel war aber falsch berechnet, das Pferd wäre in den Zuschauerraum gerutscht. Also ich sagte, das Pferd ist aus. Da sagte Brecht, das Pferd kommt oder das Stück findet heute Abend nicht statt. Er ließ das Pferd auf Räder bringen und zog es glückselig auf die Bühne und sagt, ein Statist zieht das Pferd hier herein auf die und mit dem Gerron auf dem Puckel. Das ist Kindertheater, sagte ich, das mache ich nicht. Gut, sagt er. Dann wird das Pferd auf der Bühne stehen, wird zugedeckt und wenn es drankommt, wird es aufgedeckt. Durch diesen riesigen, hässlichen Block will ich nicht das ganze siebente Bild auf der Bühne haben. Das kommt auch nicht in Frage. In dem Moment kam der Maschineriedirektor und sagte, es war 6 Uhr, die Reinemacherfrauen waren da. Die Premierenleute waren, die Generalprobe, habe ich vergessen zu sagen, war aus Zeitmangel am Tag der Premiere. Und Sachs verlangte die Bühne, es war ein Teil der Projektionen, noch nicht probiert. Und wenn ich um 7:30 anfangen wollte, dann müsste der eiserne Vorhang runter. Ich sagte den eisernen Vorhang zu. Brecht schrie, dieses Theater betrete ich nie mehr wieder. Und Weil und Näher sagten, wir auch. Fischer forderte sie auf, das schriftlich zu geben. Und wir gingen böse auseinander. Ich zog mich dann um und um 7 waren die ganzen Herren wieder da, weil sie nämlich richtige Theaterleute sind, die einen Krach nicht ernst nehmen. Habe ich das Klingelzeichen in meine Loge gegeben und der Vorhang ging auf. Es kam die Moritat. Der Gauern stand in einem Leierkasten als Bettler verkleidet. Und es war das ganze Personal auf der Bühne. Und er fing an zu singen, und der Haifisch, der Zähne, und der Leierkasten war nicht eingestellt. Mein Herz fiel in die Hosen. Ich kam, neben mir saß Fischer, mein Stellvertreter. Ich kam an sein Knie ran, der zitterte und schlotterte am ganzen Körper. Aber Gott sei Dank, nach dem ersten Vers setzte das Orchester ein und die Sache war gerettet. Es zogen über die Bühne der Pontio mit seiner Frau hinter ihnen her, Cipolli, die Roma Bahn. Dann kam Mickey Messer wie ein Tiger, schwarz. Und die Lenya rief ihm nach, das war Mickey Messer. Und der Prolog war zu Ende, Vorhang fiel. Das zweite Bild fing an, spielte bei dem Bettlerkönig. Pontos sprach zu dem Publikum, meine Geschäfte sind schwierig, denn mein Geschäft ist es, den Menschen in jenen unnatürlichen Zustand zu bringen, wo er bereit ist, Geld herzugeben. Das ganze sehr witzige Bild fiel in den Eimer, nicht eine Hand regte sich, das Publikum war vereist. Es kam das zweite Bild, das Hochzeitsbild im Stall. Erste Drittel, keine Reaktion. Plötzlich, als die ganze Bühne den Kanonensong sang, kam ein Durchbruch, wie ich ihn nie mehr erlebt hatte. Das Publikum raste und tobte und raste. Ich hatte untersagt, Da Capus zu singen, weil wir doch keine Operette waren. Aber die Schauspieler guckten flehentlich in meine Loge. Ich ging also hinter und sagte, bitte singt das nochmal, wir kommen nicht weiter. Und von da ab war jeder Satz, jede Note ein Erfolg, bis zum Schluss. Ich wusste damals nicht, dass ich den größten Erfolg der 20er Jahre in meinem Hause hatte. Ich ging Abendbrot essen, es war dann sehr spät. Ich fuhr mit dem Ehepaar Straub nach Werder zum Frühstück. Wir kamen zurück, ich ging ins Theater. Unterdessen war die 12 Uhr erschienen, die Überschrift war, das war ein Sieg. Der Kritiker garantierte 500 Aufführungen. An den Telefonen wurde dauernd telefoniert. Ich sagte, ist denn hier was passiert? Nein, sagten die Sekretärin, das ist 3 Wochen ausverkauft. Wir notieren weiter. 3 Jahre später, es war das Jahr 31, führte ich von Brecht und Weil die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni auf. Es war der letzte große, glänzende Theaterabend, bevor die Lichter ausgingen. Sie hörten Ernst Josef Aufricht, ehemaliger Direktor des Theaters am Schiffbauer Damm, der 1928 die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper initiiert und verantwortet hatte.